Hallo und guten Abend. Willkommen zurück. Hier ist die Bürgerhauswelle mit der ersten Sendung seit dem Lockdown. Wie immer aus dem Studio der Volkshochschule im Bürgerhaus Erkrath. Wir senden jetzt wieder jeden vierten Dienstag im Monat auf den Frequenzen von Radio Neandertal und auf radioneandertal.de im Livestream. Bei uns läuft in jeder Sendung immer nur die Musik einer Band oder eines Künstlers. Heute haben wir uns für den amerikanischen Popsänger Trini Lopez entschieden. Natürlich ist die Musik nicht alles. Der Begriff SKFM steht ja bekanntlich für Sozialdienst katholischer Frauen und Männer. Und dieser Verein ist auch in Erkrath seit 1986 aktiv. Heute hat die Bürgerhauswelle Studiogäste und wir sprechen gemeinsam über die Sozialkaufhäuser in Erkrath und die Situation während der Corona-Krise. Viel Spaß bei der Sendung. Meine Damen und Herren, wir haben heute Gäste bei uns im Tonstudio. Gäste vom Sozialdienst katholischer Frauen und Männer aus Erkrath, kurz SKFM. Und die beiden werden sich Ihnen nun im Folgenden vorstellen. Ja, guten Tag. Mein Name ist Anjuta Thiel. Ich bin im Sozialdienst des SKFM tätig und im Fachbereich rundum und begleite und berate die Teilnehmer, die bei uns eine Arbeitsgelegenheit durchführen. Und ich berate auch in meiner Funktion als Psychologin. Mein Name ist Bertolt Sancher. Ich bin Fachbereichsleiter vom Fachbereich Beschäftigung und Qualifizierung und stellvertretender Geschäftsführer vom SKFM Erkrath. Heute sind wir hier, um unsere Aktivitäten im Fachbereich Beschäftigung und Qualifizierung vorzustellen und wie sich unsere Teilnehmer und Mitarbeiter und Ehrenamtler in der Zeit des Lockdowns engagiert haben. Ja, da kommen wir zu einem Begriff, den Sie eben erwähnten und der ein bisschen Erklärung braucht. Was ist rundum? Rundum ist, wie gesagt, eine Beschäftigung- und Qualifizierungsmaßnahme. Wir bieten unseren Teilnehmern Möglichkeiten, sich zu qualifizieren und Beschäftigung an im Bereich von Lager, Logistik, Verkauf und Hauswirtschaft. Es sind insgesamt 33 Teilnehmer, die uns übers Jobcenter zugeteilt werden und die hier praktisch zur Vorbereitung auf die oder Wiedereingliederung auf den Arbeitsmarkt praktisch hier eine Tätigkeit verrichten. Rundum ist ein Kaufhaus, ein Secondhand-Kaufhaus, das Möbel verkauft und Kleidung und Haushaltswaren verkauft, die uns gespendet werden und wir dann verkaufen, damit wir dann unsere Dienste, die wir dann für die Allgemeinheit, unsere sozialen Dienste zur Verfügung stellen, damit wir die mitfinanziert bekommen. Das ist rundum. Und dann bieten wir noch mehrere Angebote an, wie zum Beispiel das Arbeitslosenzentrum. Das ist eine allgemeine Sozialberatung, die wir da dort führen. Angebote zur Begegnung, Bewegung, Bildung, Kochkurse und zur gesunden Ernährung und so weiter. Wir bieten auch einen gesunden Mittagstisch in Anführungsstrichen an, wo es darum geht, dass die Teilnehmer halt eben auch gesund, aber auch günstig kochen lernen und auch ein kleines Café, wo sie günstig auch kleine Snacks und Kaffee und Kuchen und so weiter sich besorgen können. Dann erstmal vielen Dank für diese Ausführungen. Weiter geht's nach dem nächsten Song. Smile though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow, you'll see the sun come shining through. For you, light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Smile though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Smile though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll find the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. If you just smile, oh yeah. If you just smile. Herr Santja, Sie haben uns eben das Second-Hand-Kaufhaus rundum vorgestellt, in dem man Bekleidung, Haushaltsgegenstände und auch Möbel kaufen kann. Bieten Sie unter der Marke rundum auch noch andere Dienstleistungen an? Ja, wir haben den Second-Hand-Laden Sandheiden noch, in dem wir hauptsächlich Kleidung verkaufen. Der ist direkt am Marktplatz von St. Heide angesiedelt. Und wir bieten auch unseren Reinigungsservice blitzblank für die Haushaltsreinigung, insbesondere für ältere Menschen an. Das sind unsere Angebote, die wir vorhalten. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich bin Senior oder vielleicht auch gerade ein bisschen krank und kann mich nicht richtig bewegen. Und es müsste aber mal die Fenster geputzt werden, dann kann ich bei Ihnen anrufen und Sie schicken mir jemanden. So kann man sich ungefähr vorstellen. Es geht eher darum, dass wir auf Dauer das anbieten. Also wenn Menschen dann nicht mehr unbedingt ihre Wohnung sauber halten können, dann können sie sich selbst bei uns melden. Aber auch Verwandte melden sich dann bei uns, Töchter, Söhne, die das dann organisieren und beauftragen uns dann damit, dass wir regelmäßig die Hausreinigung praktisch vornehmen oder die Wohnungsreinigung. Wir machen, das ist dann ein regelmäßiger Dienst und der ist halt von uns, wird von uns regelmäßig und andauernd auch vorgehalten. Wir haben Wartelisten, wenn gerade alle Reinigungsfachkräfte belegt sind, also dass sie entsprechend ausgelastet sind, dann kann man sich auf die Warteliste setzen und ab dem Moment, wo wieder was frei ist, würden wir das dann bedienen. Okay. Machen wir nochmal einen Schwenk zurück zum Rundum-Kaufhaus. Wie kommen Sie an diese Sachen? Wir bekommen alle Sachen, die wir verkaufen, sind Spenden von Bürgern und Bürgerinnen aus unserer Umgebung, die sagen, sie wollen durch ihre Spende soziale Projekte fördern, indem wir sie uns erlauben, dass sie uns die spenden, dass wir sie wieder verkaufen dürfen. Und diesen Ertrag setzen wir dann wiederum ein, um unsere ganzen anderen sozialen Dienste dann mit zu finanzieren. Geht das hin bis zur Wohnungsentrümpelung in Anführungsstrichen? Wir machen keine Entrümpelungen, aber es geht so, dass wir von den Leuten Angebote bekommen. Sie sagen zu uns, sie hätten einen Schrank, den sie uns gerne spenden wollen. Und dann sagen wir, okay, wir schauen uns den Schrank an, ob der auch so ist, dass er wieder verkaufbar ist. Wenn es so ist, dann holen wir ihn ab, kostenlos. Wenn es nicht so ist, dann ist es leider so, dann verzichten wir auf die Spende und dann geben wir, dann müsste es dann halt ganz normal über den normalen öffentlichen Entsorgen dann entsorgt werden. Also da gibt es schon gewisse Auswahlkriterien. Ja, das muss halt so sein, dass es wirklich auch verkaufbar ist, weil wenn wir Möbel haben, die halt wirklich dann von uns auch wieder nur rum entsorgt werden müssen, dann haben wir nur zusätzliche Kosten. Ja, ist klar, verständlich. Ja. Okay, vielen Dank erstmal. Wir hören ein bisschen Musik. When I was just a lad of 10, my father said to me, come here and take a lesson from the lovely lemon tree. Don't put your faith in love, my boy, my father said to me, I fear you'll find the love is like the lovely lemon tree. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Beneath the lemon tree one day, my love and I did lie. A girl so sweet that when she smiled, the stars rose in the sky. We passed the summer lost in love beneath the lemon tree. The music of her laughter hid my father's words from me. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. One day she left without a word. She took away the sun. And in the dark she left behind. I knew what she had done. She left me for another. It's a common tale but true. Said a tale but wiser now. I sing this song for you. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet, but the fruit. Meine Damen und Herren, zu Gast bei der Bürgerhauswelle sind heute Jutta Thiel und Berthold Sancher vom SKFM aus Erkrath. Wir haben eben einiges über die Standorte erfahren und um ein Kaufhaus einer gewissen Größenordnung zu handhaben, zu betreiben, braucht es natürlich eine Reihe von fleißigen Händen, die mit anpacken. Frau Thiel, da können Sie uns mal vorstellen, wie das bei Ihnen funktioniert? Ja, wir haben 33 Teilnehmer bei uns, die zugewiesen werden über das Jobcenter. Und die sind, das Besondere daran ist, dass sie schon lange arbeitslos waren, bevor sie zu uns kommen. Und sie haben bei uns eben die Möglichkeit, in diesen Bereichen, die der Herr Sancher eben vorgestellt hat, Lager, Verkauf, Hauswirtschaft, wieder eine Tätigkeit durchzuführen. Und wir haben auch noch ein paar gefördert Beschäftigte, die auch mit anpacken, besonders im Bereich Zentrale. Und wir vom Sozialdienst, also ich bin im Sozialdienst mit meinem Kollegen zusammen, und wir begleiten und unterstützen die Teilnehmer, die zugewiesen werden. Denn das Besondere ist eben auch, dass sie verschiedene Probleme haben, durch die Langzeitarbeitslosigkeit bedingt, auch psychische Probleme, wo ich als Psychologin mich zuständig sehe. Und das Wichtigste ist erstmal, dass eine Tagesstruktur wieder erlangt wird, weil viele Langzeitarbeitslose die eben auch verloren haben. Und da haben sie die Möglichkeit, durch unsere Beratung da wieder hinzukommen. Viele Teilnehmer sind auch belastet durch körperliche und psychische Einschränkungen und Krankheiten. Und durch die Beratung und die regelmäßige Tätigkeit wollen wir eine Stabilisierung herstellen, damit sie möglicherweise auch wieder für den ersten Arbeitsmarkt sich dort herantasten und dafür qualifizieren. Das heißt ja, dass Sie da eigentlich in doppelter Hinsicht soziale Dienste, soziale Funktionen erfüllen. Einerseits helfen Sie Menschen wieder auf die Füße zu kommen und auf der anderen Seite versorgen Sie die Erkrather Bevölkerung mit preiswerten Dingen des täglichen Alltags, die Sie organisieren und zum Wiederverkauf anbieten. Ja, genau. Das ist tatsächlich das Besondere an unserem Sozialkaufhaus rundum, dass wir eben auf diesen beiden Ebenen die Menschen erreichen. Und ja, ich im Sozialdienst bin eben besonders für unsere Teilnehmer da und unterstütze sie eben mit meinem Schwerpunkt bei der Beratung, bei ihren psychischen und auch anderen Problemen. Must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must a cannonball fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must the mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, it's blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? Seit vielen Jahren gibt es den Sozialdienst SKFM in Erkrath. Wir haben einiges erfahren über die Standorte, über die sozialen Strukturen, die dahinter stecken. Jetzt passierte eine Sache im März, die die Welt in Atem hielt, die uns alle jetzt noch beschäftigte. Das Coronavirus griff um sich und damit der Lockdown. Herr Santier, was bedeutete das für Ihre Institution? Am Montag, 16. März, bin ich ins Kaufhaus Rundum gekommen. Alle Teilnehmer und Mitarbeiterinnen standen vor mir. Die Meldungen über die stetig steigenden Zahlen standen ihnen praktisch ins Gesicht geschrieben. Sie waren alle verunsichert und so weiter. Und ja, ich stand da und musste irgendwie entscheiden, wie machen wir jetzt weiter. Mit der Verkündung dann des Lockdowns durch die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen schickten wir dann alle Teilnehmerinnen, aber auch alle vorbelasteten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach Hause. Sie sagten zu denen, sie müssen gehen, weil wir jetzt wirklich dann auch da die Regel einhalten müssen und dass wir halt jetzt wirklich dann erstmal den Laden zumachen. Das heißt, wir haben alle unsere Dienste eingestellt. Das Kaufhaus wurde geschlossen, auch St. Heide, der Laden wurde geschlossen, der Reinigungsservice wurde eingestellt und auch unsere Begegnungsangebote mussten wir halt komplett auch einstellen. Das Einzige, was wir weiter fortgeführt haben und ihnen auch versprochen haben, all unseren Teilnehmern und auch gefördert Beschäftigten, dass wir auf jeden Fall die telefonische Beratung aufrechterhalten, dass wir über den Sozialdienst oder über unsere pädagogische Begleitung, dass wir dort telefonisch erreichbar bleiben und dass wir mit ihnen auch Kontakt halten werden, also sie auch regelmäßig anrufen werden, damit sie ja Unterstützung erfahren und eben diese, ich sag mal auf jeden Fall diese Verunsicherung auch teilen können und da unterstützt werden. Man hat sofort gemerkt, dass die Teilnehmer total verunsichert waren und auch lieber geblieben wären, als dass sie da nach Hause geschickt werden. Aber wir mussten eben erstmal zumachen. Das war das Erste, was passierte. Aber schon nach 2 Tagen kamen massiv Anfragen, ob es nicht möglich wäre, Anfragen von unseren Teilnehmern, dass sie sich irgendwie beteiligen dürfen, dass sie mitarbeiten können, dass sie ihre Hilfe anbieten können. Und das war so, dass wir sie ja nicht, sie durften nicht mehr kommen. Also es wurde uns auch vom Jobcenter wurde es untersagt, dass wir weitermachen. Und deswegen haben wir dann überlegt, was können wir machen? Und sie haben dann gesagt, wir wollen ehrenamtlich mitarbeiten, wir wollen irgendwas machen. Und wir haben dann überlegt im Team, also die festangestellten Mitarbeiter, was können wir machen? Und sind auf die Idee gekommen, weil wir auch durch den Caritas, gekommen sind, dass wir Masken nähen können, ja, und dass sie sich daran beteiligen können. Also aus der Not eine Tugend im Prinzip. Ja, im Grunde ja. Ja. Ja. Und wie sich das im Einzelnen dargestellt hat, erfahren wir nach dem nächsten Song. Hier ist die Bürgerhauswelle aus dem Studio der Volkshochschule im Bürgerhaus Erkrath. Wir senden jeden 4. Dienstag im Monat um 20.04 Uhr auf den Frequenzen von Radio Neandertal und auf radioneandertal.de im Livestream. Die Musik stammt heute ausschließlich von dem amerikanischen Popsänger Trini Lopez. Gleich informieren wir weiter über den SKFM Erkrath und was während der Corona-Krise geschah. Everyone there will have moved here. from a Buick through San Juan. If there's a road you can drive on, I'll give my cousins a free ride. How you fit all of them inside? If my friend goes to America, many hellos in America. Nobody knows in America, Puerto Rico's in America. I like the shorts of America, America loves in America. Knock on the doors in America, walk the wall floors in America. I like to go back to San Juan. Why don't you shut up and get gone? I'll bring a TV to San Juan. If there's a current to turn on. To be in America, okay by me in America, everything's free in America, for us more fish in America. Hier. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Der Lockdown hat auch ihre Institution erfasst und sie mussten alle Teilnehmer aus den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach Hause schicken, weil es aus den Hygienegründen und Corona-Verordnungen her nicht mehr möglich war, diese Menschen zu beschäftigen. Und sie erwähnten eben, dass sie aus der Not eine Tugend gemacht haben und auf einmal anfingen, die notwendigen Schutzmasken zu produzieren. Wie kam es dazu? Wir sind doch auf die Idee gekommen durch die Informationen aus der Presse, aber auch durch die Caritas, durch den Dietze-Fonds ist uns deutlich gemacht worden, dass da große Not ist und haben dann auch beim Pflegedienst die hier vor Ort angefragt, wie sieht's aus, haben sie Masken? Die sagten, wir haben absolut keine, wir wissen auch gar nicht, wie wir das leisten sollen. Und dann haben wir unsere Teilnehmer gefragt, ob sie bereit wären, da mitzumachen, dass sie ehrenamtlich mitmachen wollen. Und sofort waren zwei bereit, da sofort mit einzusteigen und haben dort dann bei uns die Masken angefangen zu nähen, im sicheren Abstand. Und es wurden schnell mehr, es waren dann am Schluss 12, die dann ehrenamtlich, männlich und weiblich, die dann Masken genäht haben. Die wir dann an die Pflegedienste, aber auch an Bedürftige, kostenlos gegen eine kleine Schutzgebühr abgegeben haben. Und ja, und die haben wir dann hauptsächlich auch über die Nachbarschaftshilfe verteilt. Und die hat sie dann wiederum an die Bevölkerung, an die Pflegedienste, an die unterschiedlichen, aber auch an die Bewohnerinnen von den städtischen Unterkünften abgegeben. Das hört sich nach großen Stückzahlen an. Ja, wir hatten ungefähr, es wurden mehr als 1500 Masken wurden in dieser Zeit auf jeden Fall genäht. In Handarbeit. In Handarbeit, ja. Das will geleistet werden. Dann erwähnten Sie eben, dass Sie weiterhin telefonisch für Ihre Teilnehmer erreichbar waren, um sie zu betreuen, um sie zu beraten, vielleicht auch menschliche Hilfestellung in gewissen Situationen zu geben. Ich glaube, Frau Thiel, da können Sie uns einiges zu erzählen. Ja, während des Lockdowns konnten natürlich nicht alle Teilnehmer nähen, weil einige einfach nicht nähen konnten. Und viele saßen zu Hause und mussten sich auf einmal umstellen von der täglichen Arbeit bei uns und waren isoliert zu Hause. Und wir vom Sozialdienst haben regelmäßig telefoniert. Entweder haben sie uns angerufen, wenn sie sich nicht gemeldet haben, dann haben wir sie aktiv auch angerufen. um sie zu beraten. Und dabei stellte sich wirklich wieder heraus, wie wichtig diese Tagesstruktur, die sie bei uns haben, für die Teilnehmer ist. Weil jetzt zu Hause fiel das weg und die tägliche Arbeit fiel weg und es fiel vielen schwer, ihren Tag sinnvoll zu gestalten. Ein weiterer Punkt hat sich für uns auch noch herausgestellt, dass die sozialen Kontakte bei der Arbeit eben auch sehr wichtig sind. Und viele Teilnehmer bei uns haben auch gesagt, dass die Kontakte auf der Arbeit eigentlich fast ihre einzigen Kontakte sind, die sie haben. Und so waren sie jetzt auf einmal ganz auf sich gestellt zu Hause. Und viele haben das auch so bezeichnet, dass ihnen richtig die Decke auf den Kopf gefallen ist. Ja, sehr lobenswert, dass Sie dann eingeschritten sind und diesen Menschen zumindest moralisch durchs Telefon Halt geben konnten. Aber es gab in diesem Zusammenhang mit dem Coronavirus auch noch andere lobenswerte Dinge, die sich in Erkrath ereigneten. Darüber erfahren wir nach der nächsten Musik. Herr Santia, Ihre Teilnehmer fingen also in der Corona-Krise an, Masken zu nähen, um sich zu beschäftigen. Gab es weitere Aktivitäten, die sich entwickelt haben? Ja, da waren die Nachfrage, ob wir nicht unterstützen können von der Nachbarschaftshilfe, ob wir nicht die Kunden von der Tafel irgendwie beliefern können, dass sie an die Lebensmittel herankamen. Und dann haben wir von uns mit unseren Mitarbeitern einen Bring-Service aufgebaut, der die Kunden der Tafel zweimal wöchentlich mit Lebensmitteln versorgt hat. Und das wurde von den Kunden der Tafel wirklich absolut dankbar angenommen. Und wir haben auch dafür sehr viel Lob bekommen, sowohl von der Stadt auch, als auch von Pflegediensten, was alles geleistet worden ist für Masken und auch für die Bringedienste. Okay, und dann kamen nach und nach Lockerungen. Was hat das bewirkt, Frau Thiel? Ja, das Einschneidendste, was es bewirkt hat, war, dass wir dann wieder öffnen konnten. Ich meine, das war Ende April. Und das Besondere war, dass eben 75%, sag ich mal, unserer Teilnehmer direkt vom ersten Tag an wieder da waren und ihre Arbeit aufgenommen haben, auch wenn sie von verschiedenen Ängsten begleitet waren wegen Corona, haben sie sich direkt eingesetzt und wollten wieder bei uns tätig sein. Wir arbeiten jetzt mit diesen Corona-Schutzmaßnahmen natürlich. Das heißt, sie müssen alle Masken tragen, was vielen sehr schwer fällt. Trotzdem sind sie alle wieder da. Und ja, herausstellen möchte ich auch noch, dass die erste Zeit einfach freiwillig war für die Teilnehmer. Und sie hätten das also nicht machen müssen, aber trotzdem waren sie alle wieder da. Ja, das klingt ja fast nach einem Happy End. Hat denn die Bevölkerung mitbekommen, dass ihre Institutionen wieder geöffnet sind, dass man im gewohnten Maße sie frequentieren kann? Und kommen die Leute auch oder ist da Handlungsbedarf? Die Bevölkerung kommt wieder. Also es ist so, dass das Kaufhaus wird wieder besucht, auch der Second-Hand-Laden wird wieder besucht. Wir haben auch unseren Reinigungsdienst, hausesnahe Dienste, blitzblank wieder aufgenommen und wir führen auch das wieder durch. Wir müssen natürlich sehr darauf achten, dass wir die Hygieneabstände und so weiter einhalten. Es ist so, dass wir auch erhöht Nachfrage haben, zum Beispiel nach Möbeln. Ja, da ist also eine hohe Nachfrage da, die wir leider momentan nicht bedienen können. Wir sind also, benötigen dringend also auch Möbelspenden und Kleiderspenden, die wir dann eben auch dann, wie besprochen, dann eben auch weitergeben können. Okay, da gehen wir nochmal kurz nach der nächsten Musik drauf ein und dann, liebe Hörer, bekommen Sie auch Kontaktadressen und Telefonnummern genannt. Bis gleich. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un cierre herido que busque en el monte enfado. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. I'm a sincere man from the land of the palm trees. But before dying, I wish to pour forth the poems of my soul. My verses are soft, soft green, but also flaming red. My verses are like wounded fawns seeking refuge in the forest. I want to share my fate with the world's humble. A little mountain stream pleases me more, more than the ocean. Hey! Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Herr Santia, Sie erwähnten eben, dass die Bevölkerung mitbekommen hat, dass es sie wieder gibt, dass auch in einem gewissen Umfang ihre Institutionen wieder geöffnet haben. Aber Sie sagten auch, es könnte besser sein. Wie kann man Ihnen helfen? Also wir freuen uns über gut erhaltene Möbel- und Kleiderspenden, die für unsere Kunden auch interessant sind. Wenn Sie also etwas zu spenden haben, wenden Sie sich bitte an unsere Zentrale. Sie können sie erreichen über die Telefonnummer 0211 900 3540. Wir freuen uns aber über Ihr ehrenamtliches Engagement. Weitere Informationen, wenn Sie sich beteiligen wollen, wenn Sie sich einbringen wollen, können Sie über unsere Kontaktadresse erhalten, die ich gerade eben genannt habe, oder halt über www.skfm-erkrath.de. Oder kommen Sie einfach zu uns mal, besuchen Sie uns in der Helena-Rubinstein-Straße 4F in Alt-Erkrath oder im Hans-Sachs-Weg 11 in der St. Theil. Okay, zum Abschluss noch einmal vielleicht die Telefonnummer zum Mitschreiben wiederholen. Also 0211 900 3540. Okay, Frau Thiel, Herr Santia, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und unseren Hörern mal einen Einblick in Ihren Alltag und speziell die Corona-Situation gegeben haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft, Ihnen, Ihrem gesamten Stab. Vielen Dank, auf Wiederhören. Vielen Dank. Plenty out in the evening breeze, sailed on ships from Mendeley to the China seas. I'm coming home, Cindy, Cindy, I'm coming on home, Cindy, Cindy, I'm coming home, Cindy, Cindy, and then I'll make you mine. Huh! My true love lives in Natchez, and that's a way down south. Got me longing for a kiss from her pretty mouth. I'm coming home, Cindy, Cindy, I'm coming on home, Cindy, Cindy, I'm coming home, Cindy, Cindy, and then I'll make you mine. Ha-ha! Her hair is piled in ringlets, she has a roving eye, and her voice is heavenly, sweet as apple pie. I'm coming home, Cindy, Cindy, I'm coming home, Cindy, Cindy, I'm coming home, Cindy, Cindy, I'm gonna make you mine. So get the parson ready, I've got that wedding ring. Church bells start to chime, everybody sing. I'm coming home, Cindy, Cindy, I'm coming on home, Cindy, Cindy, I'm coming home, Cindy, Cindy, I'm gonna make you mine. One more time, Cindy, Cindy, I'm coming on home, Cindy, Cindy, I'm coming on home, Cindy, Cindy, I'm gonna make you mine. Covid-19 hat auch die Bürgerhauswelle in Atem gehalten und unsere Sendung für ein halbes Jahr auf Eis gelegt. Auch wir haben innegehalten. Und so lag es nahe, heute Musik von einem Künstler zu spielen, der an Covid-19 gestorben ist. Trini Lopez wurde im Mai 1937 als Trinidad Lopez III. In Dallas geboren. Lopez' Eltern stammten aus Mexiko. Sie zogen erst nach ihrer Heirat ins texanische Dallas. Dort wuchs Lopez mit 4 Schwestern in ärmlichen Verhältnissen auf. Um seine Eltern finanziell zu unterstützen, brach er die Highschool ab und wurde zunächst Straßenmusikant. Sein Vater, selbst Sänger und Schauspieler, brachte Trini Lopez das Gitarrenspielen und Singen bei. Dieser gründete bald darauf eine Band und trat fleißig in Clubs in Dallas und Umgebung auf. 1958 schrieb Lopez einen Song mit dem Titel »The Right to Rock«, den er bei einer kleinen Plattenfirma unterbringen konnte. Er erregte damit die Aufmerksamkeit des Labels King Records aus Cincinnati, das ihm einen 3-jährigen Plattenvertrag gab. Er machte zunächst Coverversionen alter Country-Songs, die wenig Erfolg brachten. Erster Wechsel zur Plattenfirma Reprise Records und zu Produzent Don Costa brachte Lopez 1963 mit dem von Pete Seeger geschriebenen Lied If I Had a Hammer den Durchbruch. Bis 1968 konnte sich Lopez mit insgesamt 13 Titeln in den Hot 100 platzieren. Lopez' große Popularität in Deutschland veranlasste das deutsche Label Ariola, mit ihm 1964 zwei deutschsprachige Singles aufzunehmen. Bye Bye Blondie und Michaela. 1970 veröffentlichte Lopez seine letzte Single, denn Ende der 60er Jahre begann Lopez eine Karriere als Schauspieler. Nach der ersten Rolle in TV-Serien verhalf ihm Frank Sinatra, übrigens auch Inhaber der Plattenfirma Reprise, zum Einstieg in das Filmgeschäft. Gemeinsam mit Sinatra gab Lopez sein Filmdebüt in Dreimal nach Mexiko. 1967 war er in Das dreckige Dutzend zu sehen. Seine erste Hauptrolle spielte er dann 1973 in dem Film Zwei himmlische Schlitzohren. Für seine künstlerischen Leistungen wurde er unter anderem mit einem Platz auf dem Las Vegas Volgo Stars ausgezeichnet. Seine öffentlichen Auftritte im Showgeschäft setzte Lopez auch noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit großem Erfolg fort. Neben seinen künstlerischen Tätigkeiten engagierte sich Lopez auch im karikativen Bereich und der Jugendarbeit. Trini Lopez starb vor wenigen Wochen im August im Alter von 83 Jahren an den Folgen von Covid-19. Das war die Bürgerhauswelle aus dem Studio der Volkshochschule im Bürgerhaus Erkrath. Im Studio diesmal Angela Haug, Wolfgang Scheurer, Jan Sundermann, Fritz Winkelhane und Volker Förster. Die nächste Sendung der Bürgerhauswelle läuft am Dienstag, den 27. Oktober, zur gewohnten Zeit um 20.04 Uhr an dieser Stelle auf dieser Welle. Also auf den Frequenzen von Radio Neandertal und auf radioneandertal.de im Livestream. Wollen Sie mit uns Kontakt aufnehmen? bürgerhauswelle.erkrath@web.de bürgerhauswelle.erkrath@web.de Und wir sind natürlich auf Facebook zu finden. Einfach Bürgerhauswelle Erkrath ins Suchfeld eingeben und dann Daumen hoch. So erhält man alle Infos von uns und unserem Programm. Und übrigens, wer mehr von uns hören möchte, findet über unsere Facebook-Seite auch den Link zu unseren letzten Podcast-Sendungen. Auf Wiederhören, sagt das Team der Bürgerhauswelle, natürlich mit der besten Musik, seit es Bürgerhauswelle gibt. Denn wir spielen, was uns gefällt. Six.